Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Der letzte Zug ist abgefahren. Oh, diese Woche hatte es in sich. Die Kanzlerin kam beim letzten Zapfenstreich bei Karl Theodor. Scheinbar nur zum Zug. Sie hatte es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein, weil sie Gewissheit wollte, dass ihr Albtraum King Theodor nun ein für allemal in das Tal der Mythen und Sagen und Legenden überführt wird. Doch auch ihr Zug ins Nirgendwo ist schon abgefahren. Komisch, wo der schon eingewachsen auf einem Geisterbahnhof ohne Gleisanschluss in Vorpommern gesichtet worden sein soll. Bei Gaddafi ist der auch schon weg. Deswegen bahnt er sich seinen Weg mit Panzern. Wir brauchen hier davor keine Angst haben. Die moderne Kampftechnik ist weit weg im Kundus an der Heimatfront. Bei den wenigen im Lande verbliebenen Museumstücken ist unklar, wie weit sie mit E10 Super kommen. Derweilen schaufelt sich die Deutsche Bahn tiefer in ihr Stuttgarter Milliardengrab. Der eine oder der andere denkt schon über eine spätere Umnutzung nach. Eine Idee ist dort, die Kastoren aus den baden-württembergischen AKWs endzulagern. Unbestätigten Meldungen zufolge prüft die Fraport AG in einer Machbarkeitsstudie die mögliche Umnutzung des Hauptbahnhofes in einen unterirdischen Durchflugserdport. Um Stuttgart 21 ist es so verdammt ruhig geworden. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, der Mappus hat alle Gegner bis nach den Landtagswahlen in Schutzhaft nehmen lassen. Oder unter Hausarrest gestellt. Aber zurück zur Bahn. Dort ist der Name des Bahnchefs Grube weiter Programm. Die Gleise fallen überall auseinander, das Zugmaterial kommt nicht durch den TÜV, die scheinbaren Gewinne wären in einer Grube versenkt. Im Lande werden die Bahnhofstraßen immer seltener, in denen man zum Zug kommt. Um nicht länger an die Zeiten von einer flächendeckenden Infrastruktur der Bahn zu erinnern, sollen diese Straßen in absehbarer Zeit umbenannt werden. Die Bahn AG soll sich hinter vorgehaltener Hand bereit erklärt haben, die Kosten für die Umbenennung in Am Medorn, Zum Medorn, Grubestraße, An der Grube, In der Grube für die Kommunen zu übernehmen. Und jetzt müssen die Bahnen sich nun auch noch gegen die Streiks der Lokführer wehren, die in unverschämter Weise gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern. Leider sind sie gescheitert bei der Idee, auf den Hauptstrecken wie zum Beispiel München-Hamburg auf der gesamten Länge Doppelstockwagen abzustellen. Die Reisenden sollten dann von Norden nach Süden oben durch die Waggons laufen, die von Süden nach Norden unten. So wäre die Bahn viel ökonomologischer, versteht sich. Und Lokführer braucht man dann auch nicht mehr. Leider verfügte die Bahn nicht über ausreichendes Wagenmaterial. So viel Kreativität habe ich den Bahnvorständen in meinem Kopf überhaupt nicht zugetraut. Ich gebe den Lokführern recht mit ihren von der GDL vertretenen Forderungen. Sie sollten keine Kompromisse machen. Der Zug der großen Gewerkschaften, die ihre Leute vor langem schon im Stich gelassen haben, ist abgefahren. Und sofort wird von dem von Volk gewählten Politikern überlegt, wie man die kleinen Gewerkschaften, die sich für ihre Mitglieder einsetzen, entmachten kann. Das Ganze zum Schutz der großen Gewerkschaften, die schon lange einen Pakt mit den armen Unternehmern geschlossen haben. Damit sich die Arbeit der Angestellten wieder richtig für sie lohnt. Wie heißt es doch, Arbeit soll sich wieder lohnen? Sternchen. Ausgeschlossen werktätige Angestellte, Arbeitnehmer, Praktikanten, Lehrlinge etc. Die Bahnbetriebe argumentieren gegen den Streik. Ihre Kunden sind auf pünktliche Lieferungen angewiesen. Die Lokführer aber auch auf einen Lohn, mit dem sie gut für ihre Familien sorgen können. Am Ende werden die Lokführer wieder als Hauptgrund für die nächstlängst eingeplante Preiserhöhung vorgeschoben, da die Milliardengewinne sonst etwas kleiner ausfallen würden. Mit einem verstörten Blick auf die von einem Werbeplakat verdeckte Zuganzeigetafel verbleibe ich pünktlich. Bis zur nächsten Woche. Euer Franz 10 Bier. Oh, und wie ich sehe, habe ich da noch was ganz, ganz Schönes für euch aus den Political Music Charts, Folk Music Charts, jetzt für euch ein kurzer Ausschnitt von Franz Zehnbier mit der Schwäbische Eisenbahne. Mit die Schwäbische Eisenbahne kann man in die Grube fahren, Hengst mit und hinter an, wir stehen zur Museumsbahn. Trulla, trulla, trulla, la, trulla, trulla, trulla, da, hängst du mit und hinter an, wird ich zur Museumsbar. Das war mit 10 Bier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Neipitsch Media.